Die Black Hand war so gefürchtet, dass sie nicht einmal vor anderen Mafiosi zurückschreckte. So suchte eine Bande aus Chicago sich Big Jim Colosimo als Opfer aus, einen Gangsterboss, der Glücksspiel und Prostitution in der Near Southside kontrollierte. Colosimos als Chicago-Outfit bekannte Gang beherrschte die Unterwelt der Windy City, und Big Jim mit seinen blütenweißen Anzügen und seinem Diamantenschmuck lebte in Saus und Braus von den Profiten. Colosimos Beziehungen zu korrupten Chicagoer Politikern, wie vor allem Michael Hinky Dink Kenner, suchten ihresgleichen. Er galt in Illinois als unantastbar. Seine 200 Bordelle, die Heirat mit der berühmten Bordellwirtin Victoria Moresco war sein Einstieg in die Branche gewesen, brachten ihm jährlich $600.000 ein. Doch auch Colosimo bekam Briefe mit Dolchen und pechschwarzen Händen darauf und nahm sie immerhin so ernst, dass er dem Bund ganze $5.000 bezahlte, ehe er, wie viele Unschuldige vor ihm, begriff, dass er auf diese Art bald pleite wäre. Offenbar glaubte Colosimo, dass niemand aus seiner Gang es mit der Black Hand aufnehmen könnte, also sah er sich im fernen Brooklyn um. Dort fand er John, den gefeiten Terrio. Terrio war als kleiner Junge nach New York ausgewandert und hatte als Rausschmeißer gearbeitet, bevor er es zu höheren Gangsterweihen brachte. Tough und clever wie er war, fiel er dem New Yorker Mobster Paul Kelly auf, der Terrio in konservative Anzüge steckte, ihm Manieren beibrachte und ihm Tipps fürs Geschäft gab. Bald führte Terrio erfolgreich eine Spielhalle. Als die Black Hand ihm drohte, löste er das Problem auf denkbar simple Weise. Er machte alle kalt, die mit der Erpressung zu tun hatten. Als Big Jim anrief, wusste Terrio gleich, dass es um eine große Sache ging. Sofort nahm er den Zug nach Chicago und vereinbarte Treffen mit den Banden, die Colosimo ausnahmen. Als die Eintreiber aufkreuzten, eröffneten Terrio und seine Männer das Feuer mit ihren Tommy Guns und ließen die Leichen als Botschaft an den Bund auf der Straße liegen. Die Zahl der Drohbriefe nahm jäh ab. Terrio war so erfolgreich, dass Colosimo ihn zu seiner rechten Hand machte. Später sollte der New Yorker einen anderen aufstrebenden Gangster als seinen Bodyguard ins Outfit holen. Einen hässlichen, klugen, durch und durch boshaften Ex-Rausschmeißer namens Al Capone. Der Kampf der Unterwelt gegen die Black Hand führte den berüchtigten Chicagoer Mobster an die Stätte seines künftigen Imperiums. Diese Beispiele bewiesen, dass die Italo-Amerikaner den Mut noch nicht ganz verloren hatten. Allerdings handelte es sich dabei um Einzelfälle, verstreut übers ganze Land und viele Monate. Für die Black Hand war das keine ernsthafte Gefahr. Schließlich waren nicht viele ihrer Opfer bereit zu töten, nicht einmal, um ihr eigenes Leben zu retten. Petrosino schwebte etwas anderes vor. Organisierter Widerstand. Schon seit wenigstens 2 Jahren hatte er die Gründung von Gruppen gefordert, in denen Italiener sich zum Kampf gegen den Bund zusammentun. Würden sie eine Bürgerwehr aufstellen, hatte er am 22. September 1905 der Times gesagt, die italienische Übeltäter der Polizei übergibt, wären sie so sicher wie alle anderen und würden für ihren Fleiß und Erfolg nicht damit bestraft, viel Geld an faule Nichtsnutze zahlen zu müssen. Er suchte die Anführer der italienischen Gemeinden auf und drängte sie, sich zu verbünden. Doch die Angst vor dem Bund war zu groß. Petrosino wurde immer wieder abgewiesen. Anfang 1907 war offensichtlich geworden, dass das Italian Squad nicht einmal mit 40 Männern die Black Hand bezwingen konnte. Der Secret Service hatte seine Hilfe verweigert. Die einzige Hoffnung lag, so glaubte Petrosino, im Aufstand der Italo-Amerikaner gegen ihre Unterdrücker. Doch langsam ging ihm die Zeit aus. Die Sorge über den Bund war bereits in die amerikanische Politik und Populärkultur gesickert. Bald sollte daraus echte Panik werden.